Marschall Kim Jong-un schickte den ausländischen Partei- und Staatschefs Antworttelegramme im Zusammenhang damit, dass sie zur Gratulation zu seiner Wahl zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK Glückwunschtelegramme an ihn gerichtet hatten. Unter ihnen sind der Präsident der Russischen Föderation, der erste Sekretär des Sitka der KP Kubas und Vorsitzende des Staats- und Ministerrates der Republik Kuba, der Präsident der Demokratischen Volksrepublik Laos, der Präsident der Arabischen Republik Syrien, der Präsident der Sozialistischen Republik Vietnam, der Präsident der Republik Senegal, der Präsident der Republik Äquatorial Guinea, der Präsident der Republik Kongo, der Präsident der Demokratischen Republik Kongo, der Präsident der Demokratischen Volksrepublik Algerien, der Präsident der Republik Uganda und Vorsitzende der Nationalen Widerstandsbewegung Ugandas und der Präsident der Arabischen Republik Ägypten. Kim Jong-un bedankte sich bei ihnen für ihre herzlichen Glückwünsche und äußerte seine Überzeugung davon, dass sich die traditionellen Freundschaft- und Zusammenarbeitsbeziehungen zwischen der DVRK und diesen Ländern weiter vertiefen und entwickeln werden. Dann wünschte er ihnen viel Erfolg bei ihrer Arbeit.